Die Seele, die die Ewigkeit erstreckt, muss sich dem Spiel des Todes unterwerfen. Darum wandert am Rand der Finsternis aus dem Kopf.